kommunistische Organisation. Grundlagenschule. Kapitel 9. Sozialistische Gesellschaft. Es wurde nun ausführlich dargestellt, dass der Kapitalismus ein breites Spektrum an gesellschaftlichen Problemen hervorbringt und Elend, Tod und menschenunwürdige Zustände produziert. Ebenso wurde dargestellt, warum die Lösung dieser Probleme nur durch den revolutionären Sturz der Herrschaft der Bourgeoisie und den Aufbau einer sozialistischen Gesellschaft möglich ist. Der Aufbau der sozialistischen Gesellschaft ist jedoch eine schwierige und komplexe Aufgabe, die selbst zum Gegenstand der wissenschaftlichen Beschäftigung gemacht werden muss und die positiven wie negativen Erfahrungen vergangener sozialistischer Versuche auswerten muss, wenn sie Erfolg haben soll. Grundsätzlich unterscheidet der Marxismus zwei Phasen der sozialistischen bzw. kommunistischen Gesellschaft. Die erste, unreife Phase der neuen Gesellschaft bezeichnet man auch als Sozialismus. Den entwickelten Sozialismus, die klassenlose Gesellschaft, bezeichnet man als Kommunismus. Kapitel 9.1 – Diktatur des Proletariats. Bevor wir uns der Frage zuwenden, welche ökonomischen Grundsätze und Gesetzmäßigkeiten im Sozialismus wirken, werden wir uns mit den politischen Formen beschäftigen, durch die die Arbeiterklasse die Macht ausübt. Denn der Aufbau der sozialistischen Produktionsweise ist überhaupt nur unter der Bedingung der politischen Herrschaft der Arbeiterklasse möglich. Das bedeutet, dass der Sozialismus nicht nur eine bestimmte Art und Weise ist, die Produktion zu organisieren, sondern auch eine bestimmte Form des Staates darstellt. Kapitel 9.1.1 – Diktatur und Demokratie. Der Übergang vom Kapitalismus zur entwickelten kommunistischen Gesellschaft kann natürlich nicht von einem Tag auf den nächsten bewerkstelligt werden. Es handelt sich um einen relativ langwierigen und komplizierten Aufbauprozess, in dem es auch Rückschläge und Umwege geben kann und der während seiner ganzen Dauer verteidigt werden muss, gegen Angriffe derjenigen Kräfte, die ihre Macht und ihre Privilegien durch die Revolution verloren und alles dafür tun würden, sie wiederzuerlangen. Die politische Herrschaft der Arbeiterklasse muss also in dieser Entwicklungsphase in der Lage sein, nicht nur den Aufbauprozess zu organisieren und anzuleiten, sondern auch alle Versuche der Unterminierung und Schädigung des Sozialismus abzuwehren. Marx schreibt, Zitat, zwischen der kapitalistischen und der kommunistischen Gesellschaft liegt die Periode der revolutionären Umwandlung der einen in die anderen. Der entspricht auch eine politische Übergangsperiode, deren Staat nichts anderes sein kann als die revolutionäre Diktatur des Proletariats. Zitat Ende. Jeder Staat ist in seinem Wesen dadurch bestimmt, welche Klasse in ihm die Macht innehat. Der Klassencharakter des Staates geht auch einher mit einer politisch-programmatischen Ausrichtung, die der Staat verfolgt. Während der bürgerliche Staat die Herrschaft der Bourgeoisie absichert, sowie die erfolgreiche Kapitalakkumulation und die Stärkung der Position seines jeweiligen nationalen Kapitals anstrebt, verfolgt der sozialistische Staat den Aufbau und die immer vollständigere Durchsetzung der sozialistischen Produktionsweise. Die Revolution ist also nicht mit der Machtübernahme der Arbeiterklasse beendet, sondern damit fängt die Umwälzung der gesellschaftlichen Verhältnisse überhaupt erst an. Zitat: Dieser Sozialismus ist die Permanenzerklärung der Revolution, die Klassendiktatur des Proletariats als notwendiger Durchgangspunkt zur Abschaffung der Klassenunterdrückung überhaupt, zur Abschaffung sämtlicher Produktionsverhältnisse, worauf sie beruhen, zur Abschaffung sämtlicher gesellschaftlicher Beziehungen, die diesen Produktionsverhältnissen entsprechen, zur Umwälzung sämtlicher Ideen, die aus diesen gesellschaftlichen Beziehungen hervorgehen. Zitat Ende. Marx, Klassenkämpfe in Frankreich. Bei den Klassikern des Marxismus wird der Staat in der Übergangsphase des Sozialismus also als Diktatur des Proletariats bezeichnet. Aber warum Diktatur? Dieser Begriff wird in bürgerlichen Diskussionen normalerweise nicht positiv verwendet, sondern gleichgesetzt mit Willkürherrschaft, Menschenrechtsverletzungen und übertriebener Machtkonzentration in einer Person. Viele Menschen sehen im Begriff der Diktatur das Gegenteil von Demokratie. Natürlich steht die Diktatur des Proletariats aber nicht im Widerspruch zur Demokratie. Wie wir sehen werden, ist sie im Gegenteil das demokratischste System, das es je gegeben hat. Der Begriff Diktatur wird im Marxismus für politische Herrschaft im Allgemeinen verwendet. Wie gezeigt wurde, ist jeder bürgerliche Staat, auch die bürgerlich-demokratische Republik, dem Inhalt nach eine Diktatur der Kapitalistenklasse. Denn das Wesentliche am bürgerlichen Staat ist, dass er der Herrschaft des Kapitals dient, diese gewaltsam verteidigt und dabei weder die Arbeiterklasse noch das Kleinbürgertum an der Herrschaft beteiligt. Der sozialistische Staat ist dagegen eine Diktatur der Arbeiterklasse, in dem Sinne, dass die Arbeiterklasse die herrschende Klasse ist und dass er die alte, gestürzte herrschende Klasse daran hindert, sich die Macht zurückzuerobern und den Kapitalismus wiederherzustellen. Gegenüber der ehemaligen Ausbeuterklasse und ihre Anhänger, die durch die Revolution nun nicht mehr an der Macht ist und niemanden mehr ausbeuten kann, ist der sozialistische Staat also tatsächlich eine Diktatur. Er verteidigt die Herrschaft der Arbeiterklasse, indem er die alte Kapitalistenklasse darin einschränkt, ihre Propaganda zu verbreiten, sich politisch zu organisieren und gegen die Macht der Arbeiterklasse vorzugehen. Dasselbe gilt für Personen, die zwar nicht der Bourgeoisie angehören, aber politisch für die Rückkehr zum Kapitalismus eintreten, also für die Interessen der Bourgeoisie. Wenn die Angehörigen oder Vertreter der ehemaligen Bourgeoisie sich organisieren, um den Sozialismus zu stürzen, verstoßen sie damit gegen die Gesetze und der Staat wird zu Unterdrückungsmaßnahmen übergehen. Das kann bedeuten, dass die Polizei und Gerichte sich mit dem Problem befassen. Im russischen Bürgerkrieg, den die alte herrschende Klasse nach der Oktoberrevolution begann, bedeutete es hingegen eine militärische Auseinandersetzung, in der der neu gegründete Arbeiterstaat die revolutionäre Armee gegen die konterrevolutionären Aufstände einsetzte. Die genauen Formen, in denen diese Unterdrückung sich abspielt, hängen dabei von den Umständen ab und vor allem auch davon, welche Mittel des Kampfes der Klassengegner gegen den sozialistischen Staat anwendet. Kapitel 9.1.2 Freiheit und Unterdrückung. Ist die Diktatur des Proletariats damit nicht der Freiheit entgegengesetzt? Ja und nein. Ja, denn der Freiheit der Bourgeoisie, den Sozialismus zu bekämpfen, wird tatsächlich ein Riegel vorgeschoben. Nein, denn für die große Mehrheit des Volkes entsteht gerade dadurch erst eine ganz neue Art der Freiheit. Die zahlreichen Repressionen des bürgerlichen Staates, die sich gegen die Arbeiterklasse und das Volk richteten, gehören der Vergangenheit an. Die Volksmassen können sich erstmals wirklich frei über alle Fragen des politischen und gesellschaftlichen Lebens austauschen und gemeinsam und demokratisch darüber entscheiden. Vor allem aber sind sie nicht mehr den blinden Gesetzen der Kapitalakkumulation unterworfen und ausgeliefert, sondern sie bestimmen selbst über den Aufbau der neuen Gesellschaft. Es ist also ganz und gar nicht richtig, wenn behauptet wird, die Diktatur des Proletariats wäre ein System der Unterdrückung, Bespitzelung und Bevormundung über das Volk. Vielmehr ist der Kern der Diktatur des Proletariats eine enorme Ausweitung der Demokratie für die Volksmassen. Marx schreibt über einen solchen Staat, Zitat, statt einmal in 3 oder 6 Jahren zu entscheiden, welches Mitglied der herrschenden Klasse das Volk im Parlament fair und zertreten soll, sollte das allgemeine Stimmrecht dem Volk dienen, wie das individuelle Stimmrecht jedem anderen Arbeitgeber dazu dient, Arbeiter, Aufseher und Buchhalter in seinem Geschäft auszusuchen. Zitat Ende. Und Lenin, Zitat, die Diktatur des Proletariats, die Periode des Übergangs zum Kommunismus, wird zum ersten Mal Demokratie für das Volk, für die Mehrheit bringen. Aber zugleich wird sie notwendigerweise eine Minderheit, die Ausbeuter, niederhalten. Einzig und allein der Kommunismus ist imstande, eine wahrhaft vollständige Demokratie zu bieten. Und je vollständiger diese sein wird, umso schneller wird sie entbehrlich werden, wird sie von selbst absterben. Zitat Ende. Kapitel 9.1.3 Die Organe der Arbeitermacht. Um eine solche sozialistische Demokratie zu verwirklichen, müssen jedoch viele Voraussetzungen erfüllt sein, die zum Teil erst nach und nach geschaffen werden können. Weil wirkliche Demokratie eben nicht einfach nur bedeutet, alle paar Jahre einen Stimmzettel abzugeben, sondern die gesamte Organisation der Gesellschaft betrifft, ist die Schaffung der Arbeiterdemokratie also kein einmaliger Akt, sondern ein langwieriger Aufbauprozess. Für die Entwicklung der proletarischen Demokratie sind eine zunehmende Initiative der Arbeiter und ein wachsendes Bewusstsein darüber, dass der sozialistische Staat ihr Staat ist, erforderlich. Die proletarische Demokratie setzt außerdem voraus, dass die Arbeiter die technischen Fähigkeiten entwickeln, die erforderlich sind, um die Staatsgeschäfte zu verwalten, von der niedrigsten bis zur höchsten Ebene des Staates. Und dass umgekehrt die Tätigkeiten der Staatsverwaltung nach Möglichkeiten so vereinfacht werden, dass gewöhnliche Arbeiter sie schnell erlernen und ausführen können. Die proletarische Demokratie setzt voraus, dass der Arbeiterklasse und den breiten Massen des Volkes umfassende Möglichkeiten zur Verfügung stehen, ihre Meinung kundzutun, Kritik an Missständen und Fehlentwicklungen zu äußern und öffentliche Diskussionen zu organisieren. Und schließlich setzt sie auch den Aufbau von Organen der Arbeiter- und Volksmacht auf allen Ebenen voraus, in denen die Massen wichtige Entscheidungen diskutieren und treffen und ihre Vertreter wählen. Solche Organe entscheiden in der Diktatur des Proletariats nicht nur über die Staatsgeschäfte im engsten Sinne, also die Erarbeitung von Gesetzen, die Verwaltung der staatlichen Institutionen und so weiter. Solche Organe können auch in Wohnblock und oder Wohnviertel, an den Schulen und Universitäten und im Betrieb gebildet werden. Die Bildung von Räten in den Betrieben hat dabei eine zentrale Bedeutung. Denn am Arbeitsplatz werden weitreichende Entscheidungen getroffen, die die Organisation der Produktion, die Arbeitsbedingungen und Lebensbedingungen im weiteren Sinne angehen. In der Vergangenheit wurde in sozialistischen Ländern über die Betriebe ein Großteil des gesellschaftlichen Lebens organisiert. Von der sozialen Absicherung über kulturelle Ereignisse bis hin zu Urlaubsmöglichkeiten. Die Betriebe sind aber auch an sich bereits Orte des engen Austauschs unter den Arbeitern, wo man sich untereinander kennt, aufeinander angewiesen ist und Vertrauen aufbauen kann. Daher sind sie der natürliche Ort, an dem die proletarische Demokratie beginnen muss. Im Betrieb wählen die Arbeiter daher die Vertreter in die nächsthöheren Organe, denen sie am meisten vertrauen, ihre Interessen zu vertreten. Kapitel 9.1.4 Prinzipien der sozialistischen Demokratie. Auf diesen Grundprinzipien der proletarischen Demokratie wird der sozialistische Staat von unten nach oben aufgebaut, ebenso wie potenziell alle Bereiche des gesellschaftlichen Lebens dadurch demokratisch organisiert werden können. Das Wesen der proletarischen Demokratie liegt nicht in formellen Verfahren, sondern in der aktiven Teilnahme der breitesten Massen am politischen Leben, in der umfassendsten Selbstorganisation der Gesellschaft, die möglich wird durch das gesellschaftliche Eigentum an den Produktionsmitteln. Das Organisationsprinzip des Arbeiterstaates ist wie in der kommunistischen Partei der demokratische Zentralismus. Auch im Staat werden die wichtigsten Beschlüsse zentral getroffen, weil nur das die Beteiligung aller Bürger ermöglicht. Das heißt nicht, dass nicht auch in einzelnen Regionen, Städten oder Betrieben Entscheidungen getroffen werden, die jeweils diese Einheiten betreffen, zum Beispiel Fragen der Arbeitsbedingungen in einem bestimmten Betrieb oder die Förderung der Sprache einer nationalen Minderheit, die in einem bestimmten Gebiet lebt. Aber Entscheidungen, die alle betreffen, müssen zentral getroffen werden, weil nur dann auch alle die Möglichkeit haben, direkt oder indirekt Einfluss darauf zu nehmen. Entscheidungen werden also umfassend diskutiert und demokratisch gefällt. Einmal getroffene Entscheidungen sind dann aber auch verbindlich. Wichtiger als die Wahl selbst ist jedoch die umfassende Diskussion über die anstehenden Probleme und über die Eignung der verschiedenen Kandidaten für den zu besetzenden Posten. Wenn diese Diskussion richtig geführt wird, kann man sich in vielen Fällen auch ohne Abstimmung auf ein Ergebnis einigen und auch ohne Wahl den besten Kandidaten bestimmen. Die Arbeiter haben natürlich trotzdem jederzeit das Recht, ihren gewählten Vertreter über ihr Handeln Rechenschaft abzuverlangen und sie gegebenenfalls abzuwählen und den Posten neu zu besetzen. Besondere Aufgaben und Funktionen im sozialistischen Staat sollten von den geeignetsten und selbstlosesten Individuen aus dem Volk besetzt werden und nicht von Karrieristen und Opportunisten. Um das zu verhindern, sollten diese Aufgaben in der Regel nur mit einem gewöhnlichen Gehalt entlohnt werden und keine materiellen Vorteile bringen. Durch die Prinzipien der jederzeitigen Wählbarkeit und Abwählbarkeit sowie der offenen Kritik und Selbstkritik ist zudem die ständige Kontrolle der Funktionsträger von unten gewährleistet. Dies ist auch der einzige Weg, um zu verhindern, dass sich bürokratische Verhaltensweisen einschleichen, indem politische Probleme nur noch durch autoritäre Akte von oben gelöst werden, statt durch gemeinsame Diskussionen und Einbeziehung der Massen. Im Kapitel 5 zum bürgerlichen Staat wurde dargelegt, dass die bürgerliche Demokratie vorgibt, sich auf das Prinzip der Gewaltenteilung zu stützen. Im Sozialismus kann es natürlich auch jeweils besondere Institutionen geben, die sich um die verschiedenen Aufgaben kümmern, zum Beispiel Polizeibehörden, Gerichte und so weiter. Es gibt auch Regeln und Normen, die als Gesetze festgehalten werden und an die sich die Staatsorgane zu halten haben. Grundsätzlich aber werden alle diese Institutionen von den Volksmachtorganen überwacht und sind ihnen rechenschaftspflichtig. Das bedeutet, dass die Volksmachtorgane sowohl Gesetze erlassen, als auch Entscheidungen treffen und ausführen. Eine Gewaltenteilung wie in der bürgerlich-liberalen Verfassungslehre gibt es demnach nicht. Darin spiegelt sich wider, dass die grundlegenden Interessen der Arbeiterklasse und der breitesten Volksmassen einen einheitlichen Charakter haben und von den gewählten Vertretern des Volkes durchzusetzen sind. Machtmissbrauch und eine Verselbstständigung von Funktionsträgern werden im Sozialismus nicht dadurch bekämpft, dass die Funktionsträger sich gegenseitig kontrollieren, sondern dass sie ständig von unten, also durch die gesamte Gesellschaft, kontrolliert werden. Kapitel 9.1.5 Verbündete der Arbeitermacht. Die kapitalistische Gesellschaft besteht nicht nur aus Arbeitern und Kapitalisten, sondern in ihr gibt es auch verschiedene Schichten des Kleinbürgertums, größere und kleinere Bauern und so weiter. Auch diese Schichten können und müssen zu großen Teilen für den Sozialismus gewonnen werden. Warum sprechen wir also von der Diktatur des Proletariats? Bedeutet das, dass diese Schichten von den Organen der proletarischen Demokratie ausgenommen sind? Dass sie nicht mitdiskutieren und mitentscheiden dürfen? Natürlich nicht. Allerdings ist die Existenz dieser Schichten, die auf Privateigentum an Produktionsmitteln im kleineren Maßstab beruhen, im Sozialismus auf Dauer nicht vorgesehen. Und die weltanschaulichen Einflüsse, die sich aus dem Privateigentum ergeben, zum Beispiel Bestrebungen zur Verteidigung des Kleineigentums, zur Ausweitung von Warenbeziehungen und so weiter, dürfen nicht die Oberhand behalten. Der proletarische Charakter des Arbeiterstaates zeigt sich darin, dass er zwar nicht proletarische Schichten und Klassen als Verbündete behandelt und auch in die demokratischen Prozesse mit einbezieht, aber gleichzeitig die Interessen der Arbeiterklasse und ihren Kampf für die Vertiefung der kommunistischen Produktionsverhältnisse in den Vordergrund stellt. Kapitel 9.1.6 Die kommunistische Partei in der Diktatur des Proletariats. Diese führende Rolle der Arbeiterklasse wird auch im Sozialismus durch die führende Rolle der kommunistischen Partei realisiert. Worin besteht die führende Rolle der Partei im Sozialismus? Aus dem, was bereits über die sozialistische Demokratie gesagt wurde, ergibt sich, dass der Sozialismus nicht einfach eine Diktatur der Partei sein kann. Die kommunistische Partei kann also nicht anstelle der Arbeiterklasse die Macht ausüben, sondern die Arbeiterklasse muss selbst die Macht ausüben. Auch Stalin, dem von der antikommunistischen Propaganda nachgesagt wird, er habe die Herrschaft der Arbeiterklasse durch die der Partei ersetzt, warnte vor einem solchen Verständnis. Zitat: Spricht man daher von der Diktatur der Partei gegenüber der Klasse der Proletarier und stellt diese Diktatur der Diktatur des Proletariats gleich, so wird damit gesagt, dass die Partei gegenüber ihrer Klasse nicht bloß Leiter, nicht bloß Führer und Lehrer sein muss, sondern auch eine Art Staatsmacht, die ihr gegenüber Gewalt anwendet. Zu glauben, dass man die Autorität der Partei auf Gewalt aufbauen kann, sei jedoch absurd und mit dem Leninismus völlig unvereinbar. Zitat Ende. Marx, Engels und Lenin beschäftigen sich intensiv mit den Erfahrungen der Pariser Kommune von 1871, in der sie das erste historische Beispiel für eine, wenn auch nur kurzlebige, Diktatur des Proletariats sahen. Die Revolution brach aus durch eine Meuterei der Truppen der Nationalgarde in Paris, die nach wochenlangen Auseinandersetzungen die Macht übernahmen, sie aber schnell dem vom Volk neu gewählten Rat der Kommune übergaben. In den 72 Tagen, die die Pariser Kommune existierte, beschloss der Rat eine Reihe von Sofortmaßnahmen, wie die der Begrenzung der Gehälter von Beamten Obergrenzen für den Brotpreis, den Erlass ausstehender Mieten und so weiter. Die Kommune scheiterte unter anderem daran, dass den bewusstesten revolutionären Teilen der französischen Arbeiterklasse die geeignete Organisation fehlte. Sie verfügten, anders als die russischen Bolschewiki 1917, nicht über eine disziplinierte, kampferfahrene, im ganzen Land verwurzelte Kaderpartei. Der Aufstand blieb somit auf Paris beschränkt, war in seiner Ausrichtung teilweise unklar und ging nicht entschlossen genug gegen seine Feinde vor. Das Ergebnis war ein furchtbares Blutbad, das die siegreiche Konterrevolution an Zehntausenden Pariser Arbeitern anrichtete. Wir sehen also, dass auch die programmatische Ausrichtung der Arbeiterbewegung auf die Erkämpfung der Diktatur des Proletariats nicht von vornherein so gegeben war, sondern sich in dieser Klarheit erst im Verlaufe des Klassenkampfes durch die Auswertung von gemachten Erfahrungen entwickelte. Die zweite zentrale Erfahrung, die zur Schärfung des Verständnisses der Diktatur des Proletariats beitrug, war die sozialistische Oktoberrevolution von 1917. Hier machte die Arbeiterklasse zum ersten Mal in der Geschichte die Erfahrung, über einen längeren Zeitraum an der Macht zu sein. Die Macht in einem revolutionären Bürgerkrieg verteidigen zu müssen und den Aufbau der neuen klassenlosen Gesellschaft in Angriff zu nehmen. Die Bolschewiki und in den folgenden Jahren auch die kommunistische Weltbewegung konnten jetzt aus den Problemen und Herausforderungen, die sich aus dem sozialistischen Aufbau stellen, ihre Schlussfolgerungen ziehen. Vor allem bestätigte sich durch die geschichtliche Erfahrung, dass die Diktatur des Proletariats ohne die führende Rolle der kommunistischen Partei auf Dauer nicht möglich ist. Auch die Massenorganisationen und Organe der sozialistischen Demokratie, durch die die Massen den Sozialismus aufbauen, entstehen in der Regel nicht von selbst und erhalten nicht von selbst eine revolutionäre Ausrichtung, sondern ihre Schaffung muss maßgeblich durch die kommunistische Partei vorangetrieben werden. Natürlich beteiligt sich die kommunistische Partei in der Diktatur des Proletariats auch an der Machtausübung. Das tut sie, indem ihre Mitglieder und Kader sich in die Organe der Arbeiter- und Volksmacht einbringen und für Funktionen kandidieren. Erst dadurch, wenn die Kommunisten sich nach ausgiebiger Diskussion durchsetzen, zeigt sich, ob sie gute Arbeit geleistet haben und die Politik der Partei wirklich von den Massen unterstützt wird. Auch im Sozialismus gilt also, dass die Führung durch die Partei den Massen nicht aufgezwungen werden kann, sondern von ihr akzeptiert werden muss. Die kommunistische Partei hat auch in der Diktatur des Proletariats die Aufgabe, den bewusstesten, fortgeschrittensten Teilen der Arbeiterklasse und auch andere Schichten, sofern diese die Weltanschauung der Arbeiterklasse übernehmen, zu organisieren. Sie verankert sich in den Volksmassen, in den Betrieben und Wohnvierteln und verbreitet den Marxismus-Leninismus so weit wie möglich in der Gesellschaft. Dazu bestehen im Sozialismus natürlich sehr viel günstigere Bedingungen als im Kapitalismus, wo die Kommunisten mit ständiger Verfolgung und Gegenmaßnahmen der Bourgeoisie rechnen müssen. Die kommunistische Partei kämpft im Sozialismus dafür, dass die Arbeiterklasse sich selbst und ihre Herrschaft immer besser organisiert. Sie kämpft für die Vertiefung der sozialistischen Beziehungen in Wirtschaft und Gesellschaft, für die Zurückdrängung der Überreste des Kapitalismus und den Fortschritt hin zur kommunistischen Gesellschaft. Sie ist der Ort, an dem weiterhin die kollektive Erfahrung der Partei und der Klasse gesammelt und ausgewertet und dadurch der wissenschaftliche Sozialismus ständig weiterentwickelt wird. Sie ist damit auch das Zentrum des ideologischen Kampfes gegen den Opportunismus und den Revisionismus, deren Einfluss den sozialistischen Aufbau behindert und die darum durch geduldige und wissenschaftliche Überzeugungs- und Erziehungsarbeit zurückgedrängt werden müssen. In der Diktatur des Proletariats hat die Arbeiterklasse zwar vorerst gesiegt, aber ihre Gegner sind noch nicht verschwunden. Zitat: Ihnen ist die internationale Basis geblieben, das internationale Kapital, dessen Filiale Sie sind. Ihnen sind zum Teil gewisse Produktionsmittel geblieben, ist Geld geblieben, sind weit verzweigte gesellschaftliche Verbindungen geblieben. Ihr Widerstand ist gerade infolge Ihrer Niederlage 100-mal, 1000-mal stärker geworden. Der Klassenkampf der gestürzten Ausbeuter gegen die siegreiche Avantgarde der Ausgebeuteten, das heißt gegen das Proletariat, ist ungleich erbitterter geworden. Zitat Ende, Lenin, Ökonomie und Politik in der Epoche der Diktatur des Proletariats. Der Klassenkampf ist also mit dem vorläufigen Sieg der Revolution nicht beendet, sondern verschärft sich sogar noch, auch wenn es für die Masse des Volkes jetzt schon viele Errungenschaften gibt, die ihr das Leben erleichtern. Das bedeutet aber auch, wenn die Kommunistische Partei sich vom wissenschaftlichen Sozialismus entfernt, wenn sie selbst revisionistische Positionen übernimmt, dann wird sie ihre führende Rolle im sozialistischen Aufbau immer schlechter erfüllen können und kann schließlich sogar zum Werkzeug der Konterrevolution, der Zerstörung des Sozialismus werden. Nach dem 20. Parteitag der Kommunistischen Partei der Sowjetunion 1956 wurden opportunistische Positionen zunehmend in die Programmatik und praktische Politik der Partei übernommen. Die These, die zum Beispiel Maoisten vertreten, dass ab diesem Zeitpunkt in der Sowjetunion der Sozialismus abgeschafft wurde und die Gesellschaft einen kapitalistischen Charakter angenommen hätte, ist falsch. Richtig ist jedoch, dass hier ein Prozess begonnen wurde, an dessen Ende Mitte der 1980er eine Gruppe die Parteiführung übernahm, die den Sozialismus nicht mehr weiterentwickeln, sondern restlos zerstören wollte, was ihr innerhalb weniger Jahre auch gelang. Daraus ergibt sich für uns heute die wichtige Frage, wie der Kampf gegen den Revisionismus und Opportunismus auch im Sozialismus innerhalb der Kommunistischen Partei erfolgreich geführt werden kann. Die Herausforderungen gilt es in der Zukunft zu bewältigen. Sicher ist jedoch, dass dabei eine enge Verbindung zu den Massen und ein lebendiger, funktionierender demokratischer Zentralismus entscheidend sein werden. Die Geschichte hat auch gezeigt, dass die Diktatur des Proletariats in verschiedenen Ländern im Einzelnen unterschiedliche Formen annehmen kann. Also, dass es beispielsweise Unterschiede darin gab, über welche Institutionen und Mechanismen die Mitwirkung, Organisierung und Mobilisierung der Massen ermöglicht wurde. Oder wie schnell die Vergesellschaftung der Produktionsmittel voranschreiten konnte. Das bedeutet aber nicht, dass es mehrere grundlegend verschiedene Modelle des Sozialismus geben kann. Denn auch wenn es natürlich immer je nach Land nationale Besonderheiten gibt, hat auch die sozialistische Produktionsweise ihre allgemeinen Gesetzmäßigkeiten, an denen sich der Aufbau der neuen Gesellschaft überall orientieren muss. Zu den im engeren Sinne ökonomischen Gesetzmäßigkeiten kommen wir im nächsten Unterkapitel. Doch zu den Gesetzmäßigkeiten des Sozialismus gehört auch, dass der sozialistische Aufbau auf die massenhafte Aktivität, Kreativität und Initiative der Arbeiterklasse und Volksmassen angewiesen ist. Dass die führende Rolle der Kommunistischen Partei eine zwingende Voraussetzung ist, und dass sowohl die Partei als auch die Gesellschaft insgesamt nach den Prinzipien des demokratischen Zentralismus organisiert sind, weil nur so einerseits die freie Diskussion und Kritik möglich sind, andererseits aber auch die Umwälzung aller gesellschaftlichen Strukturen zentral umgesetzt werden kann. Im Kapitel zum bürgerlichen Staat wurde auch dargelegt, dass die bürgerliche Demokratie auf dem Prinzip des Parteienpluralismus beruht. Im Sozialismus gibt es dagegen keine unversöhnlichen Interessensgegensätze zwischen den verschiedenen Teilen der Arbeiterklasse und des Volkes. Natürlich kann es voneinander abweichende Sonderinteressen oder Ansichten in verschiedenen Fragen geben, zum Beispiel zwischen Arbeitern und Bauern. Diese Differenzen können aber viel besser durch die offene Diskussion oder auch Kompromisse gelöst werden und benötigen nicht zwingend unterschiedliche Parteien. Die einzige Kraft, die ein gegensätzliches Interesse hat, das mit dem Interesse der Arbeiterklasse grundsätzlich nicht vereinbar ist, ist die Kapitalistenklasse. Eine antisozialistische Partei der Bourgeoisie wäre aber zwangsläufig ein Zentrum der Konterrevolution. Sie würde alles dafür tun, um den sozialistischen Staat zu stürzen, auch mit dem kapitalistischen Ausland zusammenarbeiten, um die Diktatur des Kapitals zurückzuholen und den Arbeitern alle erkämpften Errungenschaften wieder wegzunehmen. Eine solche Partei hat daher keinen Platz in der Diktatur des Proletariats. In der Geschichte gab es in der DDR und auch in anderen sozialistischen Ländern teilweise trotzdem ein Bündnis aus mehreren Parteien, die den Aufbau des Sozialismus unterstützen und daher mit der Kommunistischen Partei zusammenarbeiteten. Dies hatte jedoch mit der Entstehungsgeschichte dieser sozialistischen Staaten zu tun, also mit bestimmten historischen Bedingungen. An sich ist ein solches Mehrparteiensystem für die proletarische Demokratie aber nicht zwingend notwendig und ist auch nicht unbedingt demokratischer, da die Mechanismen der Demokratie sich nicht über die Wahl zwischen Parteien, sondern über die direkte Mobilisierung, Aktivität und Entscheidungsbefugnisse der Massen realisieren. Kapitel 9.1.7: Der Aufbau des Sozialismus in einem Land. Ist der Aufbau einer sozialistischen Gesellschaft in einem Land möglich oder erst nach dem Sieg der Revolution auf der ganzen Welt? Lenin gab darauf eine eindeutige Antwort. Zitat: Die Ungleichmäßigkeit der ökonomischen und politischen Entwicklung ist ein unbedingtes Gesetz des Kapitalismus. Hieraus folgt, dass der Sieg des Sozialismus zunächst in wenigen kapitalistischen Ländern oder sogar in einem einzeln genommenen Land möglich ist. Zitat Ende. Die sozialistische Revolution ist immer das Ergebnis eines Zusammenkommens von verschiedenen ökonomischen, sozialen und politischen Bedingungen, die sich in jedem Land unterschiedlich entwickeln. Es ist daher nicht davon auszugehen, dass der Sozialismus überall gleichzeitig siegen wird. Es wird daher notwendig sein, den Sozialismus zunächst in einem oder wenigen Ländern aufzubauen. Das heißt natürlich nicht, dass die Aufgabe der weltweiten Überwindung des Kapitalismus deshalb vernachlässigt werden darf. Die Länder, in denen der Sozialismus gesiegt hat, müssten zu den wichtigsten Stützpunkten der internationalen kommunistischen Bewegung werden, um in den verbleibenden kapitalistischen Ländern und auf internationaler Ebene den Kampf gegen das Ausbeutersystem zu verstärken. Die Verteidigung der sozialistischen Länder gegen den internationalen Klassenfeind, also den Imperialismus, und der erfolgreiche Wettbewerb mit den kapitalistischen Ländern auf ökonomischem, aber auch kulturellem, politischem und militärischem Gebiet haben dann oberste Priorität. Insbesondere solange die sozialistischen Länder noch von feindlichen kapitalistischen Staaten umringt sind, müssen sie der Produktion von Produktionsmitteln zur Beschleunigung des technischen Fortschritts Vorrang einräumen und auch Ressourcen in die Rüstungsproduktion stecken. Dafür müssen die sozialistischen Länder aber auch mit den kapitalistischen und imperialistischen Staaten handeln und verhandeln und werden es in der Regel auch versuchen zu vermeiden, in offene kriegerische Auseinandersetzungen mit ihnen zu treten. Hier werden also auch Kompromisse und Zugeständnisse an den kapitalistischen Gegner notwendig sein, um den sozialistischen Aufbau insgesamt sicherzustellen. Insbesondere ist es richtig und notwendig, die Widersprüche zwischen den kapitalistischen Staaten auszunutzen, sie gegeneinander auszuspielen und so den sozialistischen Staaten so viele und lange Atempausen wie möglich zu verschaffen. Wie die Intervention der imperialistischen Länder in den russischen Bürgerkrieg 1918 bis 1922 und der faschistische Überfall auf die Sowjetunion 1941 zeigen, ist es nicht immer möglich, den Krieg gegen die imperialistischen Staaten zu vermeiden. In Großbritannien und den USA gab es nach dem Zweiten Weltkrieg auch Planungen für einen erneuten militärischen Überfall auf die Sowjetunion, der aber aufgrund der Stärke der Roten Armee nicht zustande kam. Die Erfahrung zeigt also auch, dass es für einen sozialistischen Staat grundsätzlich möglich ist, in einer feindlichen kapitalistischen Umwelt über einen langen Zeitraum zu überleben, sich zu entwickeln und alle Feinde erfolgreich abzuwehren. Kapitel 9.1.8: Drei grundlegende Aufgaben der Diktatur des Proletariats. Zusammenfassend kann man sagen, dass die Diktatur des Proletariats drei grundlegende Aufgaben erfüllen muss. Sie muss erstens die Revolution gegen ihre Feinde verteidigen und die revolutionären Bewegungen in anderen Ländern unterstützen. Zweitens muss sie möglichst die gesamte Arbeiterklasse und die werktätigen Volksmassen für den Sozialismus gewinnen und die Massen in den sozialistischen Aufbau einbeziehen. Drittens geht es um die Organisierung des sozialistischen Aufbaus und darum, dass der Kurs auf die Abschaffung der Klassen und die Einführung der kommunistischen Gesellschaft gehalten wird. Welche dieser drei Aufgaben das stärkste Gewicht hat, ist von der jeweiligen Situation abhängig, in der sich das Land befindet. In Russland tobte in den Jahren nach 1918 zunächst der Bürgerkrieg, der den Arbeitern und Bauern von den Anhängern des alten Zarenregimes aufgezwungen wurde. In dieser Phase war die Aufgabe der militärischen Verteidigung der Revolution vorrangig, obwohl es natürlich auch gleichzeitig schon um die Verwirklichung bestimmter revolutionärer Umgestaltungen und um die Gewinnung möglichst breiter Teile der Arbeiter und Bauern für die Revolution ging. Nach dem Sieg der revolutionären Kräfte im Bürgerkrieg verschob sich hingegen das Gewicht weg von der Gewaltanwendung hin zur Schaffung sozialistischer gesellschaftlicher Verhältnisse, zur Hebung des Bildungsniveaus der Massen, zur Befriedigung der Grundbedürfnisse und so weiter. Aber auch in dieser Phase entfiel natürlich nicht die Notwendigkeit, die Revolution gegen äußere und innere Feinde zu schützen. Wann genau die Arbeiterbewegung wieder vor der Aufgabe stehen wird, einen sozialistischen Staat aufzubauen, wissen wir nicht. Doch wir wissen, dass der sozialistische Aufbau nur erfolgreich gelingen kann, wenn die positiven wie negativen Erfahrungen der Geschichte angeeignet, studiert und ausgewertet werden. Es gehört dabei zu den Aufgaben der Kommunisten, die bisherigen Versuche, eine sozialistische Gesellschaft zu schaffen, gegen die feindlichen Angriffe der bürgerlichen antikommunistischen Propaganda zu verteidigen. Diese Aufgabe steht in keinem Widerspruch dazu, dass es gleichzeitig notwendig ist, die dabei gemachten Fehler schonungslos aufzudecken und auszusprechen. Mit der erfolgreichen Schaffung der kommunistischen Gesellschaft in ihren Grundstrukturen verliert der sozialistische Staat schrittweise an Bedeutung und Funktionen. Natürlich wird es immer noch Institutionen zur Verwaltung von Staat und Wirtschaft geben müssen und die Aufgaben auf diesem Gebiet werden auch eher zunehmen. Es geht also keineswegs um einen abnehmenden Organisierungsgrad der Gesellschaft, sondern ganz im Gegenteil darum, dass die Gesellschaft sich immer besser selbst organisiert und immer mehr Funktionen des Staates von der Gesellschaft selbst, also der selbstorganisierten Arbeiterklasse, übernommen werden. Die letzten Überreste der Spaltung in Klassen sowie Unterschiede zwischen den Geschlechtern und zwischen verschiedenen Nationen werden verschwinden und damit eine immer größere Einheitlichkeit und Einmütigkeit des Volkes in den grundlegenden Entwicklungsfragen der Gesellschaft entstehen. Dadurch wird die unterdrückende Funktion des Staates immer seltener zur Anwendung kommen und schließlich nicht mehr notwendig sein. Engels schreibt dazu, Zitat: Das Eingreifen einer Staatsgewalt in gesellschaftliche Verhältnisse wird auf einem Gebiete nach dem anderen überflüssig und schläft dann von selbst ein. An die Stelle der Regierung über Personen tritt die Verwaltung von Sachen und die Leitung von Produktionsprozessen. Der Staat wird nicht abgeschafft. Er stirbt ab. Zitat Ende. Im Gegensatz zur anarchistischen Auffassung gingen Marx, Engels und Lenin also davon aus, dass der Staat nicht sofort als Ergebnis der gesellschaftlichen Umwälzung abgeschafft werden kann, sondern dass er mit dem Fortschritt zum Kommunismus in dem Maße, wie seine Funktionen und Aufgaben in die Gesellschaft zurückgenommen werden, schrittweise verblassen und schließlich verschwinden wird.